Kapitel 8, Übung B2. Lesen und hören Sie den Text. Wer macht in Deutschland Politik? Das Parlament der Bundesrepublik Deutschland ist der Deutsche Bundestag. Er befindet sich in Berlin. Seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 ist Berlin gesamtdeutsche Hauptstadt und seit 1999 auch Parlaments- und Regierungssitz Deutschlands. Der Deutsche Bundestag wird direkt durch das Volk gewählt. Eine Regierungsperiode, Legislaturperiode, dauert 4 Jahre. Die Regierungsgeschäfte werden von der Bundeskanzlerin, vom Bundeskanzler geführt. Der Bundestag hat eine Vielzahl von Funktionen. Er entscheidet über neue Gesetze und ändert das Grundgesetz, die Verfassung. Er genehmigt die internationalen Verträge mit anderen Staaten und Organisationen und beschließt den Bundeshaushalt, das Budget des Landes. Der Bundestag kontrolliert ebenfalls den Einsatz der Bundeswehr, der Armee der Bundesrepublik. Im Bundestag sitzen ca. 600 Abgeordnete aus verschiedenen Parteien. Die wichtigsten Parteien in Deutschland sind die sozialdemokratische SPD, die konservativen Unionsparteien CDU und CSU, die liberale FDP, Bündnis 90 die Grünen sowie die Linke. Meistens bilden 2 oder 3 Parteien eine Koalition und stellen die Regierung. Die Nichtregierungsparteien bilden die Opposition.